Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet.